Ich habe heute vorbereitet ein Thema, wo ich bin überzeugt, es wird Veränderungen schaffen in dein Leben. Ich habe es genannt, Leben um zu bauen im Reich Gottes. Können wir einschalten? Leben um zu bauen im Reich Gottes. Wir wissen, dass Gott aus Liebe hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Und er als der Allmächtige hat sein Wesen und seine Eigenschaften durch Jesus Christus uns geschenkt. Und dadurch, dass er uns das geschenkt hat, können wir auf dieser Erde leben in ganz besonderer Art des Lebens. Wir wissen, dass er Geist ist. Er ist, Gott ist Geist. Und weil Gott Geist ist, hat er von diesem Wesen auch uns gegeben. Auch wir haben bekommen den Heiligen Geist. Halleluja! Auch wir haben bekommen den Heiligen Geist. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir wissen, dass unser Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, hat er von seinem Wesen uns auch gegeben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja! Es ist wichtig zu sehen, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat die Liebe ausgegossen, damit wir Fähigkeiten sollen haben. Fähigkeiten durch den Heiligen Geist und durch die Liebe. Und in 1. Johannes 4. Kapitel 7. Vers lesen wir. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Halleluja! Hier erhebt das Wort Gottes die Liebe und zeigt, wer die Fähigkeit auslebt auf dieser Erde und liebt, der ist von Gott geboren. Wer von euch ist von Gott geboren? Halleluja, beinahe 80%. Okay, Übersetzung kann sein, Übersetzung, das kommt nicht nach. Und wir sehen hier, wer liebt, der ist aus Gott geboren. Und darum, weil wir diese Fähigkeit haben, diese Fähigkeit zu lieben, sagt uns das Wort Gottes, dass wir sollen einander lieben. Zwischen uns gesagt, wenn alle gut sind, ist es leicht zu lieben. Aber das Wort sagt hier ohne Ausnahme, wir wollen einander lieben. Gelobet sei der Name des Herrn. Wer von euch ist bereit, in der physischen Welt die Liebe immer zeigen? In der physischen Welt die Liebe immer zeigen. Dadurch wird sich offenbaren, dass wir von Gott geboren sind. Halleluja. Wir wissen, dass unser Gott ist Licht. Und weil er Licht ist, hat er von seinem Wesen uns auch gegeben. Und Jesus hat gesagt, ihr seid Licht der Welt. Nicht, dass wir werden Licht der Welt. Nein, es ist uns geschenkt. Wir sind Licht der Welt. Kannst du das erfassen? Kannst du das erfassen, was du bist? Du bist Licht. Und du bist Licht geworden, weil er von seinem Wesen dir gegeben hat. Wir wissen, dass unser Herr Jesus ein Gerechter ist. Und weil er ein Gerechter ist, hat er uns auch die Gerechtigkeit gegeben. Und es steht geschrieben in 2. Korinther 5. Kapitel Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt Gerechtigkeit, die vor Gott nicht gilt. Aber er hat von uns eine Gerechtigkeit gemacht, die vor Gott gilt, vor der höchsten Autorität. Und was sagt uns hier das Wort Gottes? Dass damit wir die Gerechte des Herrn werden, müsste Jesus erst sein Leben geben, müsste er erst leiden, müsste er unsere Sünden auf sich nehmen, und er wurde dadurch, dass er unsere Sünden auf sich genommen, wurde er zur Sünde. Und warum? Damit wir auf dieser Erde die Gerechtigkeit haben und sind die Gerechtigkeit. Wer von euch freut sich, dass er die Gerechtigkeit Gottes ist, die vor Gott gilt? Halleluja, freu dich. Freu dich, dass du hast den Heiligen Geist. Freu dich, dass du bist Licht. Freu dich, dass du bist die Gerechtigkeit. Freu dich. Genieße das. Lebe das aus in deinem Leben. Du hast mehr, wie du ahnst. Er hat dich vollbracht. Er hat das Größte in dein Leben hineingelegt. Und so lesen wir in Römer 5. Kapitel 17. Vers. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch einen Jesus Christus. Du hast nicht nur bekommen von den Eigenschaften, du hast auch bekommen eine Siegesstellung. Du hast bekommen eine Vollmacht von dem Herrn, dass du kannst herrschen auf dieser Erde. Du kannst tatsächlich herrschen. Es ist nicht, meine Brüder und Schwestern, etwas, was wir uns einbilden, sondern das ist zustande gekommen, weil wir aufnehmen diese Geschenke, die er uns gegeben hat. Bewusst den Glauben nehmen da und sagen, es gehört mir, dieses Geschenk. Ich bin Gerechtigkeit. Ich bin Licht. Ich bin Liebe. Warum? Weil die Liebe ausgegossen ist. Und so sagt uns das Wort Gottes, wer die Fülle der Gnade empfängt, und sagt, ich habe die Fülle der Gnade. Und dann auch annimmt die Gabe der Gerechtigkeit. Die Gabe. Die Gerechtigkeit, wo du bekommen hast, ist eine Gabe. Und wenn du das angenommen hast, kommst du in eine Stellung hinein. In eine Stellung vor Gott, wo die geistliche Welt sieht dich als Herrscher auf dieser Erde. Nicht der, wo wer wegläuft von jeder Art der Sünde. Nicht der, wo wegläuft von Skorpione und besonders von den Schlangen. Nein, die geistliche Welt weiß ganz genau, wer du bist in Christus Jesus. Sie weiß ganz genau, dass dir gegeben ist diese Herrschaftsstellung, wo du kannst treten auf Schlangen, auf Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Halleluja! Halleluja! Und wir werden treten. Wir werden nicht weglaufen, sondern wir werden in dieser Stellung als Kinder Gottes stehen und sagen, bis hier und nicht weiter mit mir. Warum? Nicht darum, dass wir etwas sind, sondern der, der in dir lebt, der dir alles das geschenkt hat, der dich verwandelt hat, der wird wirken in deinem Leben. Halleluja! Ich möchte noch zu einer Eigenschaft Gottes kommen. Und die steht, wir wissen, das steht geschrieben, dass er heilig ist. Heilig bedeutet abgesondert sein von Bösen. In 1. Petrus, 2. Kapitel, 9. Vers steht geschrieben. 1. Petrus 2, 9. Ihr aber, wer von euch gehört zu Wort ihr? Ihr aber. Kannst du sagen ich? Ich. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Da im Himmel ist was zustande gekommen. Da im Himmel ist eine Entscheidung getroffen worden. Und nämlich dich auszuwählen. Dich auszuwählen. Und so sagt er, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Kannst du an sowas glauben? Kannst du glauben, dass du tatsächlich bist ein königlicher Priester? Oder ist das nur eine Theorie der Bibel? Ist es tatsächlich so, dass du da in dir spürst, ich bin ein königlicher Priester? Oder ist das nur geschrieben und nicht für dich, sondern für die anderen? Meine Brüder und Schwestern, das ist so wichtig, dass wir neu und neu uns bewusst machen, welche Auswählung Gott getroffen hat für dich persönlich. Dass wir uns bewusst machen, was hat Gott verändert von mir, Mensch? Was hat er gemacht? Und er hat gemacht, dass du bist ein königlicher Priester. Halleluja! Halleluja! Können wir alle gemeinsam mal sagen, ich bin ein königlicher Priester. Bin ein königlicher Priester. Jetzt ein klein bisschen voller Freude. Ich bin ein königlicher Priester. Halleluja. Wunderbar. Seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Halleluja! Halleluja! Wir haben die Gnade Gottes bekommen. Wir haben die Gnade Gottes bekommen, dass wir sind von der Finsternis rausgezogen. Und die Finsternis ist nicht unser Gebiet. Und wir lieben nicht die Finsternis, sondern unser Gebiet ist Licht. Halleluja. Wenn du morgens aufstehst, kommst du gleich automatisch in das Licht hinein. Halleluja. Und darum freu dich, dass du Licht bist. Wir haben bekommen Gnade und das bedeutet unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst. Er hat uns nicht nur das alles gegeben, was ich gelesen habe, er hat uns zum Salz der ganzen Erde gemacht. Wer von euch weiß, dass wir sind Salz der Erde? Wisst ihr, Salz hat eine bestimmte Fähigkeit. Und mit diesem Wort sagt uns die Bibel, du hast bestimmte Fähigkeit, die Einfluss hat auf die Erde. Ich wiederhole noch einmal. Du hast eine Fähigkeit bekommen, die Einfluss hat auf die Erde. Glaube das. Spreche es aus. verändere die Erde durch die Fähigkeit, wo du bekommen hast. Wir sollten die Fähigkeit ausleben. Wir haben bekommen die Fähigkeit, in der Frucht des Geistes leben. Amen. Wir haben das alles bekommen, um im großen Bau Gottes Teil zu sein. Wir haben die Fähigkeit bekommen, dass wir können bei diesem großen Bau des Reiches Gottes auf dieser Erde etwas machen. Nicht da stehen mit zwei linken Händen, sondern wir haben Fähigkeit, wirken auf dieser Erde, wirken im Reiche Gottes. Freust du dich? Damit Leute auf dieser Erde bestimmte Fähigkeiten haben, müssen sie Ausbildung 3 Jahre, 5 Jahre machen. Machen die Schule, dass sie ausgebildet sind. Wir haben das als Geschenk bekommen. Nur das Einzige, was jeder braucht, es ist im Glauben aufzunehmen. Im Glauben das zu nehmen und sagen, ich habe es bekommen als Geschenk, weil Jesus Christus hat auf Golgatha bezahlt den Preis. Damit wir auf dieser Erde leben mit Fähigkeiten Gottes. Halleluja, Halleluja. Wir wollen an diesem Bauteil nehmen. Bitte nächste Folie. In Matthäus 7, Kapitel 24, Vers lesen wir. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Fels baut. Man kann theoretisch alles wissen, da im Kopf. Das Evangelium kann wunderbar drin sein. Wissen das Evangelium, erkennen das Evangelium ist wunderbar. Nur meine Brüder und Schwestern, das sagt uns das Wort Gottes, nicht nur wissen, sondern auch tun. Wer erkannt hat und tut, ist ein weiser Mann. Wer von euch möchte ein weises Kind Gottes sein. Halleluja, ein weises Kind Gottes. Es ist tatsächlich so, wenn wir nicht nur erkennen die Wahrheit, sondern auch ausleben in der physischen Welt, ist automatisch kommt es zu einem Bau. Bau auf den Felsen. Und in 1. Korinther 3. Kapitel 10. Vers lesen wir. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus sagt, ich habe das, was ich bekommen habe von dem Herrn, auf diese Erde richtig gelegt, den richtigen Grund. Ich habe gebaut so, dass jeder kann drauf bauen. Und wenn der Grund da ist, jetzt ist gefragt die Aufmerksamkeit von jedem. An jeder Schau. Nicht an jeder denke, dass er richtig baut, sondern an jeder Schau, dass er richtig baut. Und Schau ist immer verbunden mit vollbrachten Taten. In Denken können wir Schlösser bauen. Seid ihr einverstanden? In Denken können wir, in der Fantasie können wir vieles machen. Nur Schauen ist verbunden mit dem, was sehe ich? Was habe ich vollbracht auf dieser Erde? Ist das, wie du heute gesagt hast, wenn man Kinder bekommt, dann nur, ja, und die Gemeinde leidet dann und so weiter. Tatsächlich, es ist tatsächlich so wichtig, dass wir immer wieder zusehen, was wir auf dieser Erde machen. Im 11. Vers lesen wir, ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh. Da sagt das Wort Gottes, dass wir haben die Fähigkeit, tatsächlich, dadurch, dass wir bekommen haben alles von Gott, dass wir können bauen aus verschiedenen Materialien. Und er sagt, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh. Die Fähigkeit, aus was du baust, ist in dir. Die, die erkannt haben, angenommen haben, dass sie haben Fähigkeiten, sie bauen aus Gold. Unterschied, bauen aus Gold, Silber oder Edelsteine liegt in der Erkenntnis. Wenn wir richtig erkennen alle, je mehr wir nehmen von dem, was uns geschenkt ist und es ausleben, desto besser ist das, mit was wir bauen. Nehmen wir aber nicht an die Erkenntnis, nehmen wir nicht an, wer wir sind in Christus Jesus, unsere Stellung, die uns Gott gegeben hat, auf einmal kommen auch Taten zustande. Aber die sind dann aus Holz, Heu und Stroh. Es ist nicht übertrieben. Tatsächlich kann man in seinem christlichen Leben alt werden, körperlich, und Leben lang mit Fehlern gebaut. Darum ist es so wichtig, dass wir das annehmen und in dem leben. Und so sagt das Wort Gottes, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Meine Brüder und Schwestern, das, was wir bauen, ist nicht eine Null. Das, was wir hervorbringen in unserem Leben durch die Fähigkeiten, wo wir haben, hat einen Wert. Und für jeden Bau, wo wir bauen, werden wir eines Tages sehen, es kommt alles vor meine Augen. Stell dir vor, du kommst mit Freude in den Himmel. Du freust dich, dass du bist im Himmel. Und das Freude ist in dir. Und auf einmal guckst du auf die Werke, wo du so gebaut hast. Oh, Schreck. Nur Stroh. Oh, Schreck. Es ist wichtig. Was wir gestern nicht gebaut haben, können wir nicht mehr einholen. Und darum ist es so wichtig, dass wir jeden Tag schauen. Jeden Tag schauen, wie baue ich? Ist das Stroh, Holz, das verbrennt? Wie baue ich? Die Fähigkeit haben wir bekommen, beurteilen gemäß der Bibel, was ich hervorbringe aus meinem Munde, was ich hervorbringe durch meine Hände, was ich hervorbringe durch die Ausstrahlung aus der Seele, durch den Körper. Auch das spielt eine Rolle. Meine Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir auf das Acht geben. Und wir lesen im 13. Vers, so wird das Werk einem jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn wir einmal von dieser Erde gehen, wird das Feuer eine Macht bekommen, an unsere Taten und Werke ranzukommen. Und dieses Feuer hat bestimmte Fähigkeit. Dieses Feuer kann vernichten. Vernichten das, was brennbar ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das achten. Wir werden müssen über uns ergehen lassen, dem Feuer seine Arbeit auszuführen. Da haben wir keine Macht über ihn, denn das Feuer, wir bekommen Macht von Gott. Und so wird das Feuer erweisen. Und dann lesen wir in 1. Korinther 3, 14, wird jemands Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wer von euch möchte im Himmel Lohn empfangen? Ich sage euch, meine Brüder, Schwestern, ich baue viel auf dem, was das Wort Gottes sagt. Tatsächlich, es lohnt sich, das Verständnis haben. Wir werden Lohn empfangen. Wir werden da belohnt. Das ist nicht eine Theorie von Apostel Paulus, sondern das zieht sich durch das ganze Neue Testament, dass wir werden im Himmel Lohn empfangen, gemäß dem, was wir gemacht haben auf dieser Erde. Jetzt frage ich noch einmal, wer von euch will viel Lohn empfangen? Und wer von euch glaubt, dass tatsächlich, wenn wir aus Gold bauen, dass wir viel Lohn bekommen? Halleluja! Wunderbar! Und darum wollen wir bauen im Reiche Gottes. Wir haben bekommen die Vollmacht zu bauen. Wir haben bekommen die Fähigkeit zu unterscheiden, mit was wir bauen wollen. Wir haben die Materialien bekommen, Gold, Silber, Edelsteine und so weiter. Wir kommen auf diese Erde und wir gehen von dieser Erde. Und darum ist es so wichtig, dass wir jeden Tag nachschauen, genau nachschauen, wie wir bauen. Hingabe und Verbindlichkeit ist eine Tugend im zwischenmenschlichen Bereich und bezeichnet die Konsequenz, mit der eine Person zu einmal gemachten Aussagen und Absprachen steht. In unserem Leben ist alles aufgebaut auf Verbindlichkeit. Und darum gehört das zum Bau aus Silber. Es ist notwendig, dass wir wissen, alles, was wir aussprechen, ist verbindlich. Verbindlichkeit ist eng verknüpft mit Verlässlichkeit. Wenn wir hineinschauen in Ehen, dann sehen wir, dass da, wo Verbindlichkeit und Verlässlichkeit ist, da ist eine glückliche Ehe. Amen. Und darum möchte ich euch ermutigen, diesen Weg zu gehen, dass wir sollen verlässlich sein. Verantwortung und Verbindlichkeit ist entscheidend für geistliches Wachstum der Kinder Gottes. Wer von euch möchte wachsen? Wer von euch möchte stark wachsen? Wunderbar. Vergiss das bitte nicht. Vergiss das nie in deinem Leben. Ich möchte zu meinen letzten Schriftstellen kommen. Okay. In Offenbarung 22, Kapitel 12, Vers, wahrscheinlich habe ich es nicht drauf, ja? Da steht geschrieben: Siehe, ich komme bald, um einen Lohn mit mir an jedem zu geben, wie sein Werk ist. Ah ja, Halleluja. Wie sein Werk ist. Und dann in 2. Johannes 8. Vers: Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Es liegt in deiner Vollmacht, vollen Lohn empfangen. Der volle Lohn kann auch die Hälfte des Lohnes sein. Oder ein Viertel des Lohns, das dir zusteht. Es ist alles von dem abhängig, wie du baust auf dieser Erde. Wie du auf das Wert legst, dass eines Tages du wirst Lohn empfangen. Und so sagt uns das Wort Gottes, dass wir sollen auf das schauen, dass wir den vollen Lohn empfangen. Vollen Lohn empfangen. Das, was du gestern nicht gemacht hast, kannst du nicht mehr einholen. Aber was du heute machst, was du morgen machst, das ist ausschlaggebend. Wollen wir heute diese Entscheidung treffen? Ich will vollen Lohn empfangen. Ich will leben zur Ehre Gottes. Wollen wir das heute uns entscheiden dazu? Meine Brüder und Schwestern, ein Erfolgreicher trifft immer neue Entscheidungen. Wenn du möchtest vor dem Herrn wachsen und erfolgreich sein, triff immer wieder Entscheidungen.